Der Präsident der Demokratischen Volksrepublik Algerien, der Präsident der Republik Uganda, der Präsident der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien und der Präsident des Staates Eritrea richteten jüngst Glückwunschtelegramme an Marschall Kim Jong-un. Zum 68. Gründungstag der DEVRK beglückwünschten sie Genossen Kim Jong-un und die Regierung und das Volk der DEVRK herzlich. Sie wünschten dem Genossen Kim Jong-un beste Gesundheit und viel Erfolg in seiner Arbeit und dem Volk der DEVRK weiterhin Gedeihen und Frieden.